Das war in den letzten Dezembertagen. Auf Ende Februar hatte man die Hochzeit des jungen Paares festgesetzt. In der Zwischenzeit war seitens des alten Grafen erwogen worden, ob die Trauung nicht doch vielleicht auf einem der barbischen Elbgüter stattfinden solle. Die Braut selbst aber war dagegen gewesen und hatte mit einer ihr sonst nicht eigenen Lebhaftigkeit versichert, sie hänge an der Armee, weshalb sie, ganz abgesehen von ihrem teuren Fromme, die Berliner Garnisonkirche weit vorziehe. Dass diese nach Ansicht vieler bloß ein großer Schuppen sei, habe für sie gar keine Bedeutung. Was ihr an der Garnisonkirche so viel gelte, das seien die großen Erinnerungen. Und ein Gotteshaus, darin die Schwerins und die Zietens ständen, und wenn sie nicht darin ständen, so doch andere, die kaum schlechter wären. Eine historisch so bevorzugte Stelle wäre ihr an ihrem Trautage viel lieber als ihre Familienkirche, trotz der Särge so vieler Barbies unterm Altar. Woldemar war sehr glücklich darüber, seine Braut so preußisch-militärisch zu finden, die denn auch, als einmal die Zukunft und mit ihr die Frage nach Verbleib oder Nichtverbleib in der Armee durchgesprochen wurde, lachend erwidert hatte: »Nein, Woldemar, nicht jetzt schon Abschied. Ich bin sehr für Freiheit, aber doch beinahe mehr noch für Major.« Auf 3 Uhr war die Trauung festgesetzt. Schon eine halbe Stunde vorher erschien der Brautwagen und hielt vor dem Schickedanzschen Hause, dessen Flur auszuschmücken sich die Frau Versicherungssekretärin nicht hatte nehmen lassen. Von der Treppe bis auf das Trottoir hinaus waren zu beiden Seiten Blumenestraden aufgestellt, auf denen die Lieblinge der Frau Schickedanz in einer Schönheit und Fülle standen, als ob es sich um eine Maiblumenausstellung gehandelt hätte. Hinter den verschiedenen Estraden aber hatten alle Hausbewohner Aufstellung genommen, Litzi, Frau Imme und sämtliche Hartwigs und natürlich auch Hedwig, die nach ganz kurzem Dienst im Kommerzienrat Seligmannschen Hause vor etwa 8 Tagen ihre Stelle wieder aufgegeben hatte. Gott, Hedwig, war es denn wieder sowas? Nein, Frau Imme, diesmal war es mehr. Frommel traute. Die Kirche war dicht besetzt, auch von bloß Neugierigen, die sich, ehe die große Orgel einsetzte, die merkwürdigsten Dinge mitzuteilen hatte. Die Barbies seien eigentlich Italiener aus der Gegend von Neapel. Und der alte Graf, was man ihm auch noch ansehe, sei in seinen jungen Jahren unter den Carbonaris gewesen. Aber mit einem Male habe er geschwenkt und sei zum Verräter an seiner heiligen Sache geworden. Und weil in solchem Falle jedes Mal einer zur Vollstreckung der Gerechtigkeit ausgelost würde, was der Graf auch recht gut gewusst habe, hab er vorsichtigerweise seine schöne Heimat verlassen und sei nach Berlin gekommen und sogar an den Hof. Und Friedrich Wilhelm IV., der ihn sehr gern gemocht, hab auch immer Italienisch mit ihm gesprochen. Das Hochzeitsmahl fand im barbischen Hause statt. Notgedrungen en petit comité, da das große Mittelzimmer, auch bei geschicktester Anordnung, immer nur etwa 20 Personen aufnehmen konnte. Der weitaus größte Teil der Gesellschaft setzte sich aus uns schon bekannten Personen zusammen, obenan natürlich der alte Stechlin. Er war gern gekommen, trotzdem ihm die Weltabgewandtheit, in der er lebte, den Entschluss anfänglich erschwert hatte. Tante Adelheid fehlte. »Trösten wir uns«, sagte Melusine mit einer sie kleidenden Überheblichkeit. Selbstverständlich waren die Berchtesgadens da, desgleichen Rex und Czako, sowie Cujatius und Wrschowitz. Außerdem ein Behufsabschluss seiner landwirtschaftlichen Studien erst seit kurzem in Berlin lebender junger Baron von Planta, Neffe der verstorbenen Gräfin, zu dem sich zunächst ein Premierleutnant von Sealord, Freund und früherer Regimentskamerad von Woldemar, und des Weiteren ein Dr. Pusch gesellte, den die Barbies noch von ihren Londoner Tagen her gut kannten. Dem Brautpaare gegenüber saßen die beiden Väter bzw. Schwiegerväter. Da weder der eine noch der andere zu den Rednern zählte, so ließ Frommel das Brautpaar in einem Toaste leben, darin Ernst und Scherz, Christlichkeit und Humor in glücklichster Weise verteilt waren. Alles war entzückt. Der alte Stechlin, Frommels Tischnachbar, am meisten. Beide Herren hatten sich schon vorher angefreundet, und als nach Erledigung des offiziellen Toastes das Tischgespräch ganz allgemein wieder in Konversation mit dem Nachbar überging, sahen sich Frommel und der alte Stechlin in Anknüpfung einer intimeren Privatunterhaltung nicht weiter behindert. »Ihr Herr Sohn«, sagte Frommel, wovon ich mich persönlich überzeugen konnte, »wohnt sehr hübsch. Darf ich daraus schließen, dass Sie sich bei ihm einlogiert haben? Nein, Herr Hofprediger, so bei Kindern wohnen ist immer misslich. Und mein Sohn weiß das auch. Er kennt den Geschmack oder meinetwegen auch bloß die Schrullenhaftigkeit seines Vaters. Und so hat er mich, was immer das Beste bleibt, in einem Hotel untergebracht. Und sind Sie da zufrieden? Im höchsten Maße, wiewohl es ein bisschen über mich hinausgeht. Ich bin noch aus der Zeit von Hotel de Brandebourg, an dem mich immer nur die Französierung ärgerte, sonst alles vorzüglich. Aber solche Gasthäuser sind eben, seit wir Kaiser und Reich sind, mehr oder weniger altmodisch geworden. Und so bin ich denn durch meinen Sohn im Hotel Bristol untergebracht worden. Alles ersten Ranges, kein Zweifel, wozu noch kommt, dass mich der bloße Name schon erheitert, der neuerdings jeden Mitbewerb so gut wie ausschließt. Als ich noch Leutnant war, freilich lange her, mussten alle Witze von Glasbrenner oder von Beckmann sein. Beckmann war erster Komiker. Und wenn man in Gesellschaft sagte, da hat ja wieder der Beckmann, so war man mit seiner Geschichte so gut wie raus. Und wie damals mit den Witzen, so heute mit den Hotels. Alle müssen Bristol heißen. Ich zerbreche mir den Kopf darüber, wie gerade Bristol dazu kommt. Bristol ist doch am Ende nur ein Ort zweiten Ranges. Aber Hotel Bristol ist immer prima. Ob es hier wohl Menschen gibt, die Bristol je gesehen haben? Viele gewiss nicht, denn Schiffskapitäne, die zwischen Bristol und New York fahren, sind in unserem guten Berlin immer noch Raritäten. Übrigens darf ich bei allem Respekt vor meinem berühmten Hotel sagen, Unberühmte sind meist interessanter. So zum Beispiel bayerische Wirtshäuser im Gebirge, wo man eine dicke Wirtin hat, von der es heißt, sie sei mal schön gewesen. Und ein Kaiser oder König habe ihr den Hof gemacht. Und dazu dann Forellen und ein Landjäger, der eben einen Wilderer oder Haberfeldtreiber über den stillen See bringt. An solchen Stellen ist es am schönsten. Und ist der See aufgeregt, so ist es noch schöner. Das alles würde mir unser Baron Berchtesgaden, der da drüben sitzt, gewiss gern bestätigen. Und Sie, Herr Hofprediger, bestätigen es mir schließlich auch. Denn mir fällt eben ein, Sie waren ja mit unserem guten Kaiser Wilhelm, dem letzten Monarchen, der noch ein wirklicher Mensch war, immer in Gastein zusammen und viel an seiner Seite. Jetzt hat man statt des wirklichen Menschen den sogenannten Übermenschen etabliert. Eigentlich gibt es aber bloß noch Untermenschen. Und mitunter sind es gerade die, die man durchaus zu einem Übermenschen machen will. Ich habe von solchen Leuten gelesen und auch welche gesehen. Ein Glück, dass es nach meiner Wahrnehmung immer entschieden komische Figuren sind, sonst könnte man verzweifeln. Und daneben unser alter Wilhelm. Wie war er denn so, wenn er so still seine Sommertage verbrachte? Können Sie mir was von ihm erzählen? Sowas, woran man ihn so recht eigentlich erkennt? Ich darf sagen, ja, Herr von Stechlin, habe sowas mit ihm erlebt. Eine ganz kleine Geschichte. Aber das sind gerade die besten. Da hatten wir mal einen schweren Regentag in Gastein, sodass der alte Herr nicht ins Freie kam und statt draußen in den Bergen in seinem großen Wohnzimmer seinen gewohnten Spaziergang machen musste, so gut es eben ging. Unter ihm aber, was er wusste, lag ein Schwerkranker. Und nun denken Sie sich, als ich bei dem guten alten Kaiser eintrete, sehe ich ihn, wie er da lange Läufer und Teppiche zusammenschleppt und übereinanderpackt. Und als er mein Erstaunen sieht, sagt er mit einem unbeschreiblichen und mir unvergesslichen Lächeln, »Ja, lieber Frommel, da unter mir liegt ein Kranker. Ich mag nicht, dass er die Empfindung hat, ich trample ihm da so über den Kopf hin.« Sehen Sie, Herr von Stechlin, da haben Sie den alten Kaiser. Dubslav schwieg und nickte. »Wie beneide ich Sie, sowas erlebt zu haben«, hob er nach einer Weile an. »Ich kannte ihn auch ganz gut, das heißt in Tagen, wo er noch Prinz Wilhelm war und dann oberflächlich, auch später noch. Aber seine eigentliche Zeit ist doch seine Kaiserzeit. Gewiss, Herr von Stechlin, es wächst der Mensch mit seinen größeren Zwecken.« »Richtig, richtig«, sagte Dubslav, »das schwebte mir auch vor, ich konnte es bloß nicht gleich finden. Ja, so war er. Und so einen kriegen wir nicht wieder.« Übrigens sage ich das in aller Reverenz, denn ich bin kein Frondeur. Fronde ist mir grässlich und passt nicht für uns. Bloß mitunter. Da passt sie doch vielleicht. Inzwischen war die siebte Stunde herangekommen und um 7:30 ging der Zug, mit dem das junge Paar noch bis Dresden wollte, dieser herkömmlich ersten Etappe für jede Hochzeitsreise nach dem Süden. Man erhob sich von der Tafel, und während die Gäste bunte Reihe machend untereinander zu plaudern begannen, zogen sich Woldemar und Armgard unbemerkt zurück. Ihr Reisegepäck war seit einer Stunde schon voraus, und nun hielt auch der viersitzige Wagen vor dem Barbyschen Hause. Die Baronin und Melusine hatten sich zur Begleitung des jungen Paares miteinander verabredet und nahmen jetzt, ohne dass Woldemar und Armgard es hindern konnten, die beiden Rücksitze des Wagens ein. Das ergab aber, besonders zwischen den beiden Schwestern, eine vollkommene Rang- und Höflichkeitsstreiterei. »Ja, wenn's jetzt in die Kirche ginge«, sagte Armgard, »so hättest du recht. Aber unser Wagen ist ja schon wieder ein ganz einfacher Landauer geworden und Woldemar und ich sind 4 Stunden nach der Trauung schon wieder wie 2 gewöhnliche Menschen. Und sich dessen bewusst zu werden, damit kann man nicht früh genug anfangen.« »Armgard, du wirst mir zu gescheit«, sagte Melusine. Man einigte sich zuletzt, und als der Wagen am Anhalter Bahnhof eintraf, waren Rex und Chaco bereits da, beide mit Riesensträußen, zogen sich aber unmittelbar nach Überreichung ihrer Bouquets wieder zurück. Nur die Baronin und Melusine blieben noch auf dem Bahnsteig und warteten unter lebhafter Plauderei bis zum Abgang des Zuges. In dem von dem jungen Paar gewählten Coupé befanden sich noch 2 Reisende. Der eine, blond und artig, mit goldener Brille, konnte nur ein Sachse sein. Der andere dagegen, mit Pelz und Juchtenkoffer, war augenscheinlich ein Internationaler aus dem Osten oder selbst aus dem Südosten Europas. Nun aber hörte man das Signal und der Zug setzte sich in Bewegung. Die Baronin und Melusine grüßten noch mit ihren Tüchern, dann bestiegen sie wieder den draußen haltenden Wagen. Es war ein herrliches Wetter, einer jener Vorfrühlingstage, wie sie sich gelegentlich schon im Februar einstellen. »Es ist so schön«, sagte Melusine, »benutzen wir's. Ich denke, liebe Baronin, wir fahren hier zunächst am Kanal hin, in den Tiergarten hinein und dann an den Zelten vorbei, bis in ihre Wohnung.« Eine Weile schwiegen beide Damen. Im Augenblicke aber, wo sie von dem holprigen Pflaster in den stillen Asphaltweg einbogen, sagte die Baronin, »Ich begreife Stechlin nicht, dass er nicht ein Coupé à part genommen.« Melusine wiegte den Kopf. »Den mit der goldenen Brille«, fuhr die Baronin fort, »den nehme ich nicht schwer. Ein Sachse tut keinem was und ist auch kaum eine Störung. Aber der andere mit dem Juchtenkoffer, er schien ein Russe, wenn nicht gar ein Rumäne. Die arme Armgard. Nun hat sie ihren Woldemar und hat ihn auch wieder nicht.« »Wohl ihr.« »Aber Gräfin.« »Sie sind verwundert, liebe Baronin, mich das sagen zu hören, und doch hat's damit nur zu sehr seine Richtigkeit. Gebranntes Kind scheut das Feuer. Aber Gräfin...« »Ich verheiratete mich, wie Sie wissen, in Florenz und fuhr an demselben Abende noch bis Venedig. Venedig ist in einem Punkte ganz wie Dresden, nämlich erste Station bei Vermählungen. Auch Ghiberti, ich sage immer noch lieber Ghiberti als mein Mann ist überhaupt ein furchtbares Wort... Auch Ghiberti also hatte sich für Venedig entschieden, und so hatten wir denn den großen Apennintunnel zu passieren. Weiß, weiß, endlos, ja, endlos. Ach, liebe Baronin, wäre doch da wer mit uns gewesen, ein Sachse, selbst ein Rumäne. Wir waren aber allein. Und als ich aus dem Tunnel heraus war, wusste ich, welchem Elend ich entgegenlebte. Liebste Melusine, wie beklag ich Sie wirklich, teuerste Freundin und ganz aufrichtig. Aber sogleich ein Tunnel, es ist doch auch wie ein Schicksal. Rex und Chaco hatten sich unmittelbar nach Überreichung ihrer Bouquets vom Bahnhof her in die Königgrätzer Straße zurückgezogen und hier angekommen, sagte Chaco, wenn es Ihnen recht ist, Rex, so gehen wir bis in das Restaurant Bellevue. Tasse Kaffee? Nein, ich möchte gern was Ordentliches essen. 3 Löffel Suppe, eine Forelle en Miniature und ein Poulardenflügel, das ist zu wenig für meine Verhältnisse. Runter raus, ich habe Hunger. Sie werden sich zu gut unterhalten haben. Nein, auch das nicht. Unterhaltung sättigt außerdem wenigstens Menschen, die wie ich, wenn sie auch darüber lachen, aufs Geistige gestellt sind. Ein bisschen mag ich übrigens an meinem elenden Zustande selbst schuld sein. Ich habe nämlich immer nur die Gräfin angesehen und begreife nach wie vor unseren Stechlin nicht. Nimmt da die Schwester. Er hatte doch am Ende die Wahl. Der kleine Finger der Gräfin und ihr kleiner Zeh, nun schon ganz gewiss, ist mir lieber als die ganze Comtesse. Tschakko, sie werden wieder frivol. Unter den Hochzeitsgästen hatte sich, wie schon kurz erwähnt, auch ein Dr. Pusch befunden. Ein gewandter und durchaus weltmännisch wirkender Herr mit gepflegtem, aber schon angegrautem Backenbart. Er war vor etwa 25 Jahren an der Assessorecke gescheitert und hatte damals nicht Lust gehabt, sich ein zweites Mal in die Zwickmühle nehmen zu lassen. Das Studium der Juristerei ist langweilig und die Karriere hinterher miserabel. So war er denn als Korrespondent für eine große rheinische Zeitung nach England gegangen und hatte sich dort auf der deutschen Botschaft einzuführen gewusst. Das ging so durch Jahre. Ziemlich um dieselbe Zeit aber, wo der alte Graf seine Londoner Stellung aufgab, war auch Dr. Pusch wieder flügge geworden und hatte sich nach Amerika hinüberbegeben. Er fand indessen das Freie dort freier, als ihm lieb war, und kehrte sehr bald, nachdem er es erst in New York, dann in Chicago versucht hatte, nach Europa zurück, und zwar nach Deutschland. Wo soll man am Ende leben? Unter dieser Betrachtung nahm er schließlich in Berlin wieder seinen Wohnsitz. Er war ungeniert von Natur und ein klein wenig überheblich. Als wichtigstes Ereignis seiner letzten 7 Jahre galt ihm sein Übertritt vom Pilsner zum Weihenstephan. Sehen Sie, meine Herren, vom Weihenstephan zum Pilsner, das kann jeder. Aber das Umgekehrte, das ist was. Chinesen werden christlich, gut. Aber wenn ein Christ ein Chinese wird, das ist doch immer noch eine Sache von Belang. Pusch, als er sich in Berlin niederließ, hatte sich auch bei den Barbies wieder eingeführt. Melusine entsann sich seiner noch und der alte Graf war froh, die zurückliegenden Zeiten wieder durchsprechen und von Sandringham und Hatfield House, von Chatsworth und Pembroke Lodge plaudern zu können. Eigentlich passte der etwas weitgehende Ungeniertheitston, in dem der Doktor seiner Natur wie seiner New Yorker Schulung nachzusprechen liebte, nicht sonderlich zu den Gepflogenheiten des alten Grafen. Aber es lag doch auch wieder ein gewisser Reiz darin. Ein Reiz, der sich noch verdoppelte durch das, was Pusch aus aller Weltenden mitzuteilen wusste. Brillanter Korrespondent, der er war, unterhielt er Beziehungen zu den Ministerien und, was fast noch schwerer ins Gewicht fiel, auch zu den Gesandtschaften. Er hörte das Gras wachsen. Auf Titulaturen ließ er sich nicht ein. Die vielen Telegramme hatten einen gewissen allgemeinen Telegrammstil in ihm gezeitigt, dessen er sich nur entschlug, wenn er ins Ausmalen kam. Es war im Zusammenhang damit, dass er gegen Worte wie wirklicher geheimer Oberregierungsrat einen förmlichen Hass unterhielt. Herzog von Uyest oder Herzog von Ratibor waren ihm trotz ihrer Kürze immer noch zu lang. Und so warf er denn statt ihrer einfach mit Hohenlohes um sich. In der Tat, er hatte mancherlei Schwächen. Aber diese waren doch auch wieder von ebenso vielen Tugenden begleitet. So beispielsweise sah er über alles, was sich an Liebesgeschichten ereignete, mit einer beinahe vornehmen Gleichgültigkeit hinweg, was manchem sehr zu Pass kam. Ob dies darüber hinsehen bloß Geschäftsmaxime war, oder ob er all dergleichen einfach alltäglich und deshalb mehr oder weniger langweilig fand, war nicht recht festzustellen. Er kultivierte dafür mit Vorliebe das Finanzielle, vielleicht davon ausgehend, dass wer die Finanzen hat, auch selbstverständlich alles andere hat, besonders die Liebe. Das war Dr. Pusch. Er schloss sich, als man aufbrach, einer Gruppe von Personen an, die den angerissenen Abend noch in einem Lokal verbringen wollten. Ja, wo? Natürlich Siechen. Ach, Siechen. Siechen ist für Philister. Nun denn also beim schweren Wagner. Noch philiströser. Ich bin für Weihenstephan und ich für Pilsner. Man einigte sich schließlich auf ein Lokal in der Friedrichstraße, wo man beides haben könne. Die Herren, die dahin aufbrachen, waren außer Pusch noch der junge Baron Planta, dann Cujacius und Wirschowitz und abschließend Premierleutnant von Sealord, der, wie schon angedeutet, früher bei den Gardedragonern gestanden, aber wegen einer großen Generalbegeisterung für die Künste, das Malen und Dichten obenan, schon vor etlichen Jahren seinen Abschied genommen hatte. Mit seinen Genrebildern war er nicht recht von der Stelle gekommen, weshalb er sich neuerdings der Novellistik zugewandt und einen Sammelband unter dem bescheidenen Titel »Bellis per Ennis« veröffentlicht hatte. Lauter kleine Liebesgeschichten. Alle 5 Herren, mit alleiniger Ausnahme des jungen Graubündner Barons, erwiesen sich von Anfang an als ziemlich aufgeregt. und jeder ihnen Zuhörende hätte sofort das Gefühl haben müssen, dass hier viel Explosionsstoff aufgehäuft sei. Trotzdem ging es zunächst gut. Wrschowitz hielt sich in Grenzen und selbst Cujacius, der nicht gern andern das Wort überließ, freute sich über Puschs Schwadronage. Vielleicht, weil er nur das heraushörte, was ihm gerade passte. Leutnant von Siloge, man kam vom Hundertsten aufs Tausendste, wurde bei den Fragen, die hin und her gingen, von ungefähr auch nach seinem Novellenbande gefragt und ob er Freude daran gehabt habe. »Nein, meine Herren«, sagte Siloge, »das kann ich leider nicht sagen. Ich habe Bellis per Ennis auf eigene Kosten herstellen lassen und 110 Rezensionsexemplare verschickt unter Beilegung eines Zettels. Der ist denn auch von einigen Zeitungen abgedruckt worden, aber nur von ganz wenigen. Im Übrigen schweigt die Kritik.« »Oh, Kritik«, sagte Wrschowitz, »ich liebe Kritik, aber gute Kritik schweigt.« Und doch, fuhr Siloge fort, der sich in dem etwas delphischen Ausspruch des guten Wrschowitz nicht gleich zurechtfinden konnte, »doch sind diese schmerzlichen Gefühle nichts gegen das, was voraufgegangen. Ich unterhielt nämlich vor Erscheinen des Buches selbst die Hoffnung in mir, einige dieser kleinen Arbeiten in einem Parteiblatt und als dies misslang, in einem Familienjournal unterbringen zu können. Aber ich scheiterte.« »Ja, natürlich scheiterten Sie«, sagte Pusch. »Das spricht für Sie.« »Lassen Sie sich sagen und raten, denn ich weiß in diesen Dingen einigermaßen Bescheid, war nämlich drüben, ja, ich darf beinahe sagen, ich war doppelt drüben, erst drüben in England und dann drüben in Amerika, da versteht man's. Ja, du lieber Himmel, dies bedruckte Löschpapier. Man lebt davon und es regiert eigentlich die Welt, aber... Und dabei, wenn ich recht gehört habe, sprachen Sie von Parteiblatt. Furchtbar. Und dann sprachen Sie von Familienjournal. Zweimal furchtbar. Haben Sie selbst Erfahrungen gemacht auf diesem schwierigen Gebiete? Nein, Herr von Siloge, so tief ließ mich die Gnade nicht sinken. Aber ich treibe mein Wesen über dem Strich. Und wenn man so Wand an Wand wohnt, da weiß man doch einigermaßen, wie es bei dem Nachbar aussieht. Ach, und außerdem... Wie so mancher hat mir sein Herz ausgeschüttet und mir dabei seine liebe Not geklagt. Wer es nicht leicht nimmt, der ist verloren. Roman, Erzählung, Kriminalgeschichte, jeder, der der großen Masse genügen will, muss ein Loch zurückstecken. Und wenn er das redlich getan hat, dann immer noch eins. Es gibt eine Normalnovelle. Etwa so. Tief verschuldeter adliger Assessor und Sommerleutnant liebt Gouvernante von stupender Tugend. So stupende, dass sie, wenn geprüft, selbst auf diesem schwierigsten Gebiete bestehen würde. Plötzlich aber ist ein alter Onkel da, der den halbentgleisten Neffen an eine reiche Cousine standesgemäß zu verheiraten wünscht. Höhe der Situation, drohendster Konflikt. Aber in diesem bedrängten Moment entsagt die Cousine nicht nur, sondern vermacht ihrer Rivalin auch ihr Gesamtvermögen. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie heute noch. Ja, Herr von Siloge, wollen Sie damit konkurrieren? Alles stimmte zu. Nur Baron Planta meinte, Dr. Pusch, pardon, aber ich glaube beinahe, Sie übertreiben. Und Sie wissen es auch. Pusch lachte. Wenn man etwas der Art sagt, übertreibt man immer. Wer ängstlich abwägt, sagt gar nichts. Nur die scharfe Zeichnung, die schon die Karikatur streift, macht eine Wirkung. Glauben Sie, dass Peter von Amiens den ersten Kreuzzug zusammengetrommelt hätte, wenn er so etwa beim Erdbeerpflücken einem Freunde mitgeteilt hätte, das Grab Christi sei vernachlässigt und es müsse für ein Gitter gesorgt werden? Sehr gut, sehr gut. Und so auch, meine Herren, wenn ich von moderner Literatur spreche. Herr von Siloge, den wir so glücklich sind, unter uns zu sehen, soll aufgerichtet. Seine Seele soll mit neuem Vertrauen erfüllt werden oder auch mit Heiterkeit, was noch besser ist. Er soll wieder lachen können. Und wenn man solche Wirkung erzielen will, ja, dann muss man eben deutlich und zugleich etwas fantastisch sprechen. Indessen auch ernsthaft angesehen, wie steht es denn mit der Herstellung, ich vermeide mit Vorbedacht das Wort Schöpfung oder gar mit dem Verschleiß der meisten dieser Dinge? Lassen Sie mich in einem Bilde sprechen. Da haben wir jetzt in unseren Blumenläden allerlei Kränze, voran den aus Eichenlaub und Lorbeer bestehenden und meist noch behufs besserer Dauerbarkeit auf eine herzhafte Weidenrute geflochtenen Urkranz. Und nun treten Sie, je nach der Situation, an die sich Ihnen mit betrübter oder auch mit lächelnder Miene nähernde Kranzbinderin heran, um zu Begräbnis oder Trauung Ihre Bestellung zu machen. Zu 3 Mark oder zu 5 oder zu 10. Und genau dieser Bestellung entsprechend werden in den vorgeschilderten Urkranz etliche Georginen oder Teichrosen eingebunden und bei stattgehabter Höchstbewilligung sogar eine Orchidee von ganz unglaublicher Form und Farbe. »Kenne die Orchidee«, rief Wrschowitz in höchster Ekstase. »Lila mit Gelb«, Pusch nickte, zugleich in steigendem Übermut fortfahrend, »und genauso mit der Urnovelle. Die liegt fertig da wie der Urkranz. Nichts fehlt als der Aufputz, der nunmehr freundschaftlich verabredet wird. Bei Höchstbewilligung wird ein Verstoß gegen die Sittlichkeit eingeflochten. Das ist dann die große Orchidee, lila mit Gelb, wie Freund Wrschowitz sehr richtig hervorgehoben hat.«